Es war einmal ein geliebter Führer, der hieß Kim Jong-il. Jong-il, das bedeutet so viel wie aufrechte Sonne. Kim Jong-il herrschte über ein Land ganz weit weg von hier. Dieses Land nannte er stolz Demokratische Volksrepublik Korea. Die hatte er im Jahr 1994 als letztes Geschenk von seinem Vater, dem ewigen Präsidenten der großen Sonne der Nation, Kim Il-sung, vererbt bekommen. Es ist gar nicht so einfach, so ein Land zu regieren. Kann man sich ja vorstellen. Dazu muss man Politiker werden und ein politisches Amt oder politisches Mandat haben und einer Partei angehören. Politiker müssen durch ihr Denken die Probleme der Gesellschaft lösen und durch ihr Handeln Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen. Das ist voll kompliziert und anstrengend. Also wurde Kim Jong-il lieber ein Führer, eine einzelne regierende Person mit unbeschränkter politischer Macht. Denn Kim war so gescheit, er konnte einfach alles ganz alleine entscheiden. Ja, er war so ein außergewöhnlicher Mensch, dass 1988 sogar eine unvergängliche Blume für ihn gezüchtet wurde. Echt? Die Kim Jong-ilie, die jedes Jahr zu seinem Geburtstag am 16. Februar blüht. Und als der kleine Kim 1942 auf dem 2700 Meter hohen heiligen Berg Paektu geboren wurde, ist ein Stern und ein doppelter Regenbogen am Himmel erschienen. Könnt ihr euch das vorstellen? Nö. So wie bei Jesus? Das Märchen vom unglaublichen Super Kim aus Pyongyang. Pyongyang의 놀라운 Super Kim의 이야기. Ein Hörspiel von Jörg Buttgereit. Musik André Abshagen. Hier bei Wikipedia steht, dass dieser Kim Jong-il schon am 16. Februar 1941 in einem sowjetischen Ausbildungslager im Dorf Vyatskoje bei Chabarowsk in Sibirien geboren wurde, von wo sein Vater Kim Il-sung den Kampf um die Unabhängigkeit Koreas gegen die Besatzer des japanischen Kaiserreichs während des Zweiten Weltkriegs geführt hat. Bist du wohl ruhig? Du vorlautes Ungezogenes. In Nordkorea gibt es kein Wikipedia. Und das ist ein Name? Und kein Internet. In Wirklichkeit Juri Irsinovich Kim ist. Mit einem Patronym, also einem Vatersnamen, der vom russifizierten Vornamen seines Vaters Kim Il-sung abgeleitet wurde. Kim Il-sung wurde übrigens am 15. April 1912 geboren. Am selben Tag, an dem die Titanic untergegangen ist. Ja, ja, mag sein. Aber der geliebte Führer Kim Jong-il war sich insgeheim nicht so sicher, ob sein Volk ihn tatsächlich genauso lieb hatte wie seinen Vater. Kim war nur 1,60 Meter groß und hat deswegen immer ganz hohe Absätze an seinen Schuhen getragen. Denn schließlich hatte er selbst angeordnet, dass man ihn gefälligst geliebter Führer nennen sollte. Um also sicherzugehen, dass ihn sein Volk auch wirklich lieb hatte, begann Kim Jong-il Filme zu drehen. Richtig große, teure Filme mit ganz tollen Schauspielern. Denn alle Menschen auf der Welt lieben es schließlich, Filme anzugucken. Mögt ihr denn auch Filme? Ja! Ja! Harry Potter! Star Wars! Spider-Man! 1 und 2 und 3! Seht ihr? Was glaubt ihr denn, was die Lieblingsfilme von Kim Jong-il waren? Das weiß ich nicht. Kim mochte James-Bond-Filme. Ich auch. Aber die sind immer ganz schön schwer zu verstehen. Und er mochte Rambo mit Sylvester Stallone. Sylvester Stallone ist ja auch Rocky. Rocky, Rocky, Rocky. Also, Kim hat seine eigenen Filme natürlich nicht alle selbst gedreht. Das geht ja gar nicht. Er hatte ja viel zu tun mit der Politik und so. Er ließ die Filme drehen, als Produzent. Für sich und sein Volk. Von ausgewählten Filmemachern, die er fürsorglich unterstützte und für die er extra ein ganz kluges Buch mit dem Titel Über die Filmkunst schrieb. So wie es bei Sieg oder Niederlage in einer Schlacht auf die militärische Führungskraft des Befehlshabers ankommt, so hängt das Schicksal eines Films von der Führungskunst des Regisseurs ab. Der hat ja eine komische Stimme. Um diesen wirklich wichtigen Satz zu illustrieren, ließ Kim ein riesiges Gemälde von sich malen, das er im Filmmuseum der Hauptstadt Pyongyang aufhängen ließ. Auf dem Bild sieht man ihn, den geliebten Führer, wie einen Feldherrn auf einer Anhöhe stehen und die Dreharbeiten einer blutigen Schlacht für das ergreifende Revolutionsepos ein Meer von Blut überwachen. Denn Feldherr Kim ist einfach der beste Filmproduzent der Welt. Regisseure, Kameraleute und Schauspieler sind seine Soldaten. Und der Film ist seine Wunderwaffe. Die Aufgabe des Kinos ist, dazu beizutragen, das Volk zu wahrhaften Kommunisten zu machen. Ohne Kino gibt es keine Revolution. Echt jetzt? Das hat der geliebte Führer immer gesagt. Die Filmkunst ist eine Kunstform mit einer langen Geschichte und ein gutes Mittel zur ideologischen und emotionalen Erziehung der Menschen. Die Filmkunst ist wie keine andere Kunstgattung lebensnah und den Menschen vertraut. Sie ist bei unserem Volk sehr beliebt. Sie sollte demnach gefördert und weiterentwickelt werden. Sollen die verblendeten Kapitalisten im Westen doch glauben, er arbeite an einem geheimen Atomwaffenprogramm zur Weltbeherrschung, dachte sich der geliebte Führer. Dabei hatte er doch längst eine viel subtilere Wunderwaffe entwickelt, gegen die kein lächerlicher Atomwaffensperrvertrag etwas ausrichten konnte. Diese Wunderwaffe ist das Kino des Kim Jong-il. Die Demokratische Volksrepublik Korea, so die offizielle Bezeichnung Nordkoreas, ist alles andere als ein gewöhnliches touristisches Reiseziel. Es gilt in der begrenzten Vorstellung der westlichen Allgemeinheit noch immer als einer der verschlossensten Länder der Erde. Doch das ist falsch. Reisen zum nördlichen Teil der koreanischen Halbinsel sind möglich. Den Touristen, die für neue Eindrücke aufgeschlossen sind, die neuen und ungewohnten mit Toleranz und Offenheit begegnen, die neugierig darauf sind, eine jahrtausendalte Kultur und auch unsere politische Kultur kennenzulernen, hat unser wundervolles Nordkorea sehr viel zu bieten. Sozialistische Architektur und Monumente, revolutionäre Museen, die gastfreundliche Bevölkerung, die kulinarische Vielfalt koreanischer Kochkunst, abwechslungsreiche Landschaften und unberührte Natur, die am strengsten bewachte Grenze der Welt und eine außergewöhnliche Filmkultur. Wisst ihr denn, was ein Propagandafilm ist? Also hier steht, ein Propagandafilm ist ein Dokumentar- oder Spielfilm, der versucht, den Zuschauer durch das Hervorrufen von Emotionen gezielt zu manipulieren. Ein Propagandafilm steht oft im direkten Bezug zu den Maßnahmen einer Regierung oder einer politischen Gruppierung, die die Produktion veranlasst oder fördert. Genau. Im weiteren Sinne umfasst der Begriff Propagandafilm auch Filme, mit denen einzelne Parteien, Interessengruppen oder Personen in der Darstellung tendenziell meinungsbildend für ihre politischen Ziele oder Geisteshaltungen werben. Ist Rambo denn auch ein Propagandafilm? Nein, natürlich nicht. Obwohl, vielleicht doch. Ist ja auch egal. Jedenfalls wollte Kim Jong-il sicherstellen, dass sein Volk auch die tollen, extra von ihm für sie produzierten Filme im Kino ansah. Deshalb gab es in Nordkorea einfach keine anderen Filme zu sehen. Auch nicht Star Wars? Nein, überhaupt keine amerikanischen Filme. Rocky? Nein, Seine Lieblingsfilme mit dem Geheimagent James Bond oder dem Vietnam-Veteran Rambo hat sich Kim Jong-il immer ganz alleine in seinem eigenen Kino ansehen müssen. Sein Volk war dafür einfach noch nicht reif genug, befand er. Warum hat sich das Volk denn die Filme nicht einfach aus der Videothek geholt? Oder im Internet bestellt? Videokassetten oder DVDs gab es in Nordkorea auch nicht, weil es ja keine Videorekorder oder DVD-Player gab. Kim Jong-il hatte einfach ganz viel Angst um sein geliebtes Volk. Deshalb hat er ihnen auch nur einen Fernsehsender, sein eigenes Staatsfernsehen, zu sehen gegeben. Ihr kennt das doch auch. Papi und Mami verbieten euch doch auch, diese schrecklichen Horrorfilme zu sehen. Die meinen es doch nur gut mit euch. Ich gucke mir Horrorfilme immer auf YouTube. Ja, genau deshalb gibt es sowas wie Internet in Nordkorea auch nicht. Das fand Kim viel zu gefährlich. Ist es ja auch. Gar nicht. Du sagst ja selbst, du guckst heimlich Horrorfilme im Internet. Das ist ungezogen und tut dir nicht gut. Aber meine Freunde gucken das auch immer. Sehen Sie jetzt eine neue Folge von Gefangen in Pyongyang. Sie müssen uns bitte helfen. Wir sind entführt worden. Immer mit der Ruhe. Wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Shin Sang-ok und das ist meine Frau Che Eun-hee. Guten Tag. Bitte helfen Sie uns. Wir sind unseren Entführern eben nur ganz knapp entkommen. Nun beruhigen Sie sich bitte. Sie sind hier in der amerikanischen Botschaft in Wien. Hier sind Sie erstmal sicher. Also, mal schön der Reihe nach. Wo sind Sie her? Aus Korea. Also, wir stammen eigentlich aus Südkorea, aber im Moment oder noch bis vor einigen Minuten waren wir Gefangene der Volksrepublik Korea, also Nordkorea. Wir sind von Kim Jong-il entführt worden, dem Sohn des nordkoreanischen Diktators. Was machen Sie denn hier in Österreich? Wir sind Gäste des Filmfestivals. Ich bin ein erfolgreicher Filmregisseur und Produzent. Meine Frau ist eine bekannte Filmschauspielerin. Wir sind eben aus einem Taxi vor unseren Bewachern geflüchtet, hier in die Botschaft. Bewachern? Nordkoreanische Agenten. Guten Tag. Grüß Gott, ich soll Sie zum Pressecenter vom Filmfestival bringen, ist das richtig? Ja, wir müssen zum Filmfestival, bitte. Wir haben einen Interviewtermin. Na ja, bitteschön. Unsere Bewacher sind im Wagen hinter uns. Wie immer. Ganz schön viel Verkehr. Ihr Wagen fällt zurück. Ja. Ich sehe es. Besser hätten wir das nicht planen können. Ich weiß nicht. Das ist zu gefährlich. Da sind schon 6, 8 Wagen zwischen uns und unseren Verfolgern. Die sind bestimmt bewaffnet. An dieser depperten Ampel staut sich der Verkehr immer. Wenn es grün wird, fahren Sie nach rechts. Zum Festival geht's nach links, die Herrschaften. Rechts ist die amerikanische Botschaft. Das ist unsere Gelegenheit. Wagen 23. Der Taxifunk. Das sind Sie. Sie ahnen schon was. Hier, bitte nehmen Sie das. Das sind $100 als Trinkgeld. Und jetzt fahren Sie bitte rechts. Na, aber Moment, der Auftraggeber hat gesagt, ich soll Sie zum Festivalgelände bringen. Wir haben es uns anders überlegt. Bitte fahren Sie nach rechts. Na, wie Sie wünschen. Bitte. Wagen 23. Ja, doch. Also, wohin soll ich Sie jetzt fahren? Zur amerikanischen Botschaft. Bitte. Zur amerikanischen Botschaft. Bitte schön. Wagen 23. Wir haben Sichtkontakt verloren. Wohin sind Sie abgebogen? Links. Sagen Sie nach links. Hier ist Wagen 23. Nach links. Richtung Festivalzentrum. Zum Festivalzentrum. Da hinten ist die Botschaft. Na, da darf man aber nicht halten. Dann fahren Sie die Straße weiter runter. Und wir steigen vorne an der Ecke aus. Danke. Los, raus aus dem Auto. Beim Rennen fühlte sich alles an wie in Zeitlupe. Ich dachte, wir kommen hier nie an. Wir sind so froh, dass wir es geschafft haben. Jetzt sind wir hier und bitten um Asyl. 15. März 1986. Aufzeichnung des Verhörs oder des Gesprächs mit zwei südkoreanischen Staatsbürgern, die heute Nachmittag mit der Bitte um Asyl die amerikanische Botschaft in Wien betreten haben. Stellen Sie sich bitte nochmals vor. Mein Name ist Shin Sang-ok, geboren am 18. Oktober 1926. Ich bin südkoreanischer Filmproduzent und Regisseur. In 20 Jahren habe ich dort an die 60 Filme gemacht. Die britische Zeitung The Guardian hat meinen Mann als den Orson Welles von Südkorea bezeichnet. Ja, das stimmt. Mein Name ist Choi Eun-hee, geboren am 20. November 1926. Ich bin südkoreanische Schauspielerin. Sie sagen, Sie sind entführt worden? Ja, vom nordkoreanischen Diktatorensohn Kim Jong-il. Er ist ein großer Bewunderer meiner Schauspielkunst, müssen Sie wissen. 1978 hat mich ein angeblicher Filmproduzent zu einem Vorsprechen nach Hongkong eingeladen. Dort wurde ich von nordkoreanischen Agenten überwältigt und auf ein Schiff verschleppt. Nach mehrtägiger Fahrt sind wir in Nordkorea, im Hafen von Nampo angekommen, wo mich Kim Jong-il persönlich in Empfang genommen hat. Als ich vom Verschwinden meiner Frau, damals meiner Ex-Frau, erfahren habe, bin ich natürlich ebenfalls nach Hongkong gereist. Ich habe mir große Sorgen um Che gemacht. Dort wurde ich dann auch von Kims Agenten gekidnappt. Sie haben mir einen Sack mit Chloroform über den Kopf gestülpt und mich auch nach Nordkorea entführt. Wir wussten aber nichts über das Schicksal des anderen. Wir sind noch lange getrennt voneinander festgehalten worden. Zuerst haben sie mich auch noch ganz gut behandelt. Aber als ich nach etwa 5 Monaten versucht habe, auf einen Güterzug nach China aufzuspringen, wurde ich mit 3 Monaten Einzelhaft bestraft. Danach habe ich natürlich wieder versucht zu fliehen. Dafür haben sie mich dann für fast 4 Jahre in ein Lager für politische Häftlinge gesteckt. Das sogenannte Gefängnis Nummer 6. Eine Art Konzentrationslager, in dem man mir nur Gras, Salz und Reis zu essen gab. Dort habe ich viel über die Grenzen der menschlichen Existenz erfahren. Erst vor 3 Jahren, 1983, haben wir uns dann wieder gesehen. Ja, bei einer Dinnerparty. Einer Dinnerparty? Waren Sie nicht eben noch im Arbeitslager? Nach meiner Entlassung aus dem Arbeitslager bin ich im März 1983 tatsächlich nach Pyongyang zu einer Dinnerparty von Kim Jong-il höchstpersönlich eingeladen worden. Und da stand meine Ex-Frau plötzlich vor mir. Zum ersten Mal seit der Entführung haben wir uns wieder gesehen. Was steht ihr da so herum? Umarmt euch. Hat Kim Jong-il dieses Scheusal zu uns gesagt? Ich muss mich bei Ihnen für die vielen Missverständnisse entschuldigen. Und dafür, dass ich so lange keine Zeit gehabt habe, mich persönlich um Sie zu kümmern. Sie müssen wissen, ich bin ein großer Bewunderer Ihrer Filmkunst. Wir waren Stars des südkoreanischen Films. Das wusste Kim und dafür bewunderte er uns. In den 50er und 60er Jahren haben wir mit Shin Films, unserer Produktionsfirma, an die 300 Filme produziert. Das war die Blütezeit des südkoreanischen Kinos. Jetzt wollte Kim mit uns das nordkoreanische Kino auf ein internationales Niveau bringen. Kim wusste natürlich auch, dass ich in den 70er Jahren Probleme mit der staatlichen Filmzensur in Südkorea hatte und mein Studio deswegen 1978 geschlossen worden war. Und genau zu diesem Zeitpunkt hat er zugeschlagen und mich gekidnappt. Ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass Sie gar nicht mehr verheiratet sind. Er hat uns gedrängt, wieder zu heiraten. Vielleicht hat er tatsächlich gedacht, wir würden ihn nach der Entführung und unserer Zusammenführung als Retter ansehen und ihm dankbar in die Arme fallen. Der Mann ist ein Diktator und hat immer alles bekommen, was er wollte. Bei dieser Dinnerparty in Pyongyang, die natürlich nur für uns, also unsere Zusammenführung, stattgefunden hat, da hat Kim uns noch nicht in seinen Plan eingeweiht. Erst ein paar Monate später, im Oktober 1983, wurden wir dann in Kim Jong-ils Büro geladen. Ich hatte mir damals ein kleines Kassettenaufnahmegerät besorgt. Das habe ich bei der Unterredung heimlich in meiner Handtasche mitlaufen lassen. Wenn sie uns damit erwischt hätten, hätte man uns bestimmt hingerichtet. Es war ja nicht gestattet, die Worte des geliebten Führers aufzuzeichnen. 1 Stunde hat er geredet. Es war kein Gespräch, sondern eine Tirade. In unserem Lande sind gegenwärtig Führer, Partei und Massen vereint, bilden einen festen sozialpolitischen Organismus und schreiten zügig voran, um den vollständigen Sieg des Sozialismus näher zu kommen. Eben das ist unsere Wirklichkeit und das Leben unseres Volkes. Die Volksmassen unserer Zeit verlangen von der Schauspielkunst den Prototyp des neuen souveränen Menschen, der als Herr der Welt aufgetreten ist, herauszustellen. Der Film soll ihr eigenes schöpferisches Leben darstellen. Es gab Cocktails, während er seine Rede hielt. Unser Volk ist ein heroisches Volk. dass unter der Führung meines Vaters Kim Il-sung den japanischen und den amerikanischen Imperialismus besiegt hat. Ein willensstarkes Volk, das trotz der Schwierigkeiten beim Nachkriegswiederaufbau auf diesem Boden die sozialistische Ordnung errichtet hat. Unser Volk bringt mit dem revolutionären Geist von Paektu, mit dem Kampfgeist und Mut, mit denen man in jenen Tagen die mit dem Feuer bedeckten Flüsse überquerte und schlammige Wege beschritt, die drei Revolutionen, die ideologische, die technische und die kulturelle, dynamisch voran und beschleunigt den Marsch zum umfassenden sozialistischen Aufbau. Erst zum Schluss seiner Rede wurde Kim etwas konkreter. Wir schicken unsere Leute nach Ostdeutschland, damit sie etwas über Filmschnitt lernen, in die Tschechoslowakei, um Kameratechnik zu üben. Wir senden Regisseure in die Sowjetunion, aber wir können sie nicht nach Frankreich schicken, nicht nach Westdeutschland oder England. Deswegen gibt es keinen Fortschritt. Wir brauchen unbedingt eine neue Generation von Filmemachern. Dann hat er uns gebeten, Filme für ihn zu drehen. 3 Millionen Dollar hatte er auf einem österreichischen Konto für uns geparkt. War das Geld, das Sie bei Ihrer Flucht bei sich hatten, von diesem Konto? Das Geld sei für gute Filme, wie es Kim nannte. Was er darunter verstand, wussten wir damals noch nicht. Rambo und Freitag der 13. gehören zu seinen Lieblingsfilmen, hat er uns anvertraut. Dann hat er uns sein riesiges Filmarchiv auf den Hügeln von Pyongyang gezeigt. Ein Hochsicherheitstrakt, rund 100 Meter lang, 3 Stockwerke hoch und mit bewaffneten Wächtern vor den schweren Eisentüren. Zutritt war hier nur auf persönliche Einladung Kim Jong-ils möglich. Wir waren schon überwältigt. Etwa 15.000 Filme aus aller Welt lagern dort in einem Archiv. Bei kontrollierter Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Außerdem in einem speziellen Raum sämtliche Filme, die jemals in Nordkorea gedreht wurden. Chronologisch geordnet. Sie sind also in Nordkorea von Kim Jong-il, dem Sohn des Diktators Kim Il-sung, gezwungen worden, diese Filme zu drehen. Uns war klar, Kim Jong-il benutzte den Film als politische Propaganda. Aber er hatte auch diese Sehnsucht, alle Konventionen über den Haufen zu werfen und ein Kino zu erschaffen, das sich mit Hollywood-Produktionen messen lassen würde und das international anerkannt werden würde. Und ich habe in seinem riesigen Sommerhaus gewohnt. Er hat mir teure Kleider und westliche Kosmetik geschickt. Wir haben einen Mercedes bekommen. Einen Moment bitte. Verstehe. In den nordkoreanischen Nachrichten ist soeben verbreitet worden, Sie seien womöglich vom amerikanischen Geheimdienst gekidnappt worden. Kim Jong-il bietet Ihnen Hilfe bei Ihrer Rückkehr an. Tja, was soll ich dazu sagen? Sie seien nicht entführt worden, sondern freiwillig nach Nordkorea gekommen, heißt es. Das ist absurd. Glauben Sie mir, ich hasse den Kommunismus. Was für Filme haben Sie denn für den Diktator gemacht? Das waren auch Propagandafilme. Ich habe das nordkoreanische Kino revolutioniert. Ich habe zum Beispiel 1984 den ersten Filmkuss des nordkoreanischen Kinos inszeniert. Und zwar in meinem Film Love, Love, My Love, der auf der alten koreanischen Sage die Geschichte von Chung Hang beruht. Ich habe daraus den ersten nordkoreanischen Liebesfilm gemacht. Selbst das Wort Love war vorher in Nordkorea unbekannt. Sie müssen wissen, die nordkoreanische Ideologie sah nur die Liebe zum großen Führer und zur Nation vor. Und das Wort Liebe in einem Filmtitel? So etwas hatte es vorher nicht gegeben. So, verstehe. Herr Shin, Ihr erster nordkoreanischer Film, An Emissary of No Return, ein Abgesandter, der nicht zurückkehrte, wurde 1984 auf dem Karlovy-Vary-Filmfestival in Karlsbad mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet. Dort in der Tschechoslowakei verkündeten Sie auf einer Pressekonferenz. Sie seien freiwillig mit Ihrer Gefährtin nach Nordkorea ausgewandert, um Filme zu machen. Ich kann es nur wiederholen. Ich hasse Kommunismus. Im letzten Jahr habe ich den Film Bulgasari gedreht. Den ersten nordkoreanischen Monsterfilm überhaupt. Bulgasari? Nie gehört. Es war einmal ein Film, der hieß Bulgasari. Er ist aus dem Jahr 1985 und erzählt die märchenhafte Geschichte eines riesigen Ungeheuers, die im mittelalterlichen Korea des 14. Jahrhunderts angesiedelt ist. Das Land wird von einem bösen König regiert, der von den armen Bauern alles Metall konfiszieren lässt, um daraus Waffen für die Unterdrückung seines Volkes zu machen. Ein tapferer Bauer und Schmied mit dem Namen Taxe, Vater eines Rebellenführers, möchte sich aber nicht seiner lebenswichtigen Werkzeuge, Töpfe und Pfannen berauben lassen. Also widersetzt er sich tapfer mit seinem Dorf den Soldaten des Königs. Das macht den bösen König natürlich wütend. Er sperrt den Schmied im Gefängnis in einen Holzkäfig. Als ihm seine schöne Tochter Ami heimlich etwas Reis in den Käfig wirft, formt der halb verhungerte Taxe daraus eine kleine Drachenfigur. Als der arme Schmied schließlich entkräftet im Gefängnis stirbt, findet Ami die kleine Drachenfigur und nimmt sie an sich. Wieder daheim im Dorf geschieht dann etwas Wundersames. Was denn? Was denn? Als sie die zerrissenen Kleider ihres kleinen Bruders näht, sticht sich Ami aus Versehen mit einer Nadel in einen Finger. Aua! Etwas Blut tropft aus der Wunde und fällt auf die Drachenfigur. Und siehe da, der kleine Drache wird durch das Blut der schönen Tochter lebendig. Echt? Zuerst ist er noch ganz klein und niedlich, aber er hat einen unersättlich großen Appetit. Auf Eisen. Er frisst weiter und weiter und wird mit jeder Mahlzeit größer, bis er zu einem gigantischen, metallfressenden Monster herangewachsen ist. So groß wie King Kong? Oder wie Godzilla? Genau. Die Bauern geben ihm den furchteinflößenden Namen Bulgasari. Und weil er mit dem ruhelosen Geist des tapferen Schmieds beseelt ist, ist Bulgasari unbesiegbar. Mit ihm bekämpfen die Dorfbewohner die Armeen des Königs. Die schießen mit Feuerbällen und Kanonen auf Bulgasari. Doch nichts kann das Monster stoppen. Sogar das Schloss des bösen Königs zerstört er. Nun, wo der König besiegt ist, scheint alles gut zu werden. Doch Bulgasaris Appetit auf Eisen ist immer noch unersättlich. In Nutella ist auch Eisen drin. Ich will kein Eisen essen. Schließlich ist Bulgasari ja immer noch ein metallfressendes Riesenmonster. Das ist seine Natur. Er frisst nun sogar die Werkzeuge, Töpfe und Pfannen der armen Bauern und wird so zu einer großen Belastung für die Menschen im Dorf. Denn ohne Werkzeuge aus Eisen können sie ihre Felder nicht bestellen. Doch die tapfere Ami hat eine Idee. Sie versteckt sich in einer großen eisernen Glocke, die Bulgasari natürlich auch fressen will. Und mit der Glocke frisst das Monster auch das schöne Mädchen. Oh, die Arme! Da Bulgasari aber nur Eisen verträgt und keine Menschen, stirbt er. Also vielmehr explodiert er mit einem großen Knall. Bang, buff! Übrig bleibt ein großer Haufen Schutt, in dem ein nun wieder kleiner und ungefährlicher Bulgasari umherläuft. Und Ami? Ist sie tot? Auch Ami hat überlebt und liegt schlafend wie eine schöne Prinzessin und mit einer Träne in den Augen im Geröll. Das soll ein Propagandafilm sein? Was wäre denn da die Botschaft? Das Monster als vermeintlicher Freund des einfachen Volkes wird schließlich doch zu deren größtem Feind? Das könnte man doch glatt als Sinnbild auf den angeblichen Retter der Nation, den Revolutionär Kim Il-sung, verstehen, der sich nun auch zu einem Feind des Volkes entwickelt hat und diktatorisch das weltweit restriktivste politische System der Gegenwart regiert. Das sagen Sie. Falsch. Wir haben Kim Jong-il den Film so verkauft. Nordkorea hat ja eine lange Tradition mittelalterlicher Rebellionen. Doch all diese Revolutionen waren bislang zum Scheitern verurteilt, weil dem unterdrückten Volk ein richtiger Führer fehlte. Wie Kim Il-sung, der Vater von Kim Jong-il. Und wenn Bulgasari, das Befreiermonster, am Ende als kleiner, emsiger Drache überlebt, dann ist das doch wohl eine Metapher für den unsterblichen Geist des ewigen Präsidenten, der in uns allen, beziehungsweise im nordkoreanischen Volk, weiterlebt. Die Regie ist eine Kunst des Schaffens und des Führens. Die Führungstätigkeit bei der Regie geschieht um des künstlerischen Schaffens willen. In der Praxis eines Regisseurs sind die Bereiche Schaffen und Anleitung untrennbar miteinander verbunden. Die Regisseure schaffen stets und leiten dabei an und umgekehrt. Das qualitative Niveau eines Films wird danach bestimmt, wie der Regisseur schafft und anleitet. Sie können sich ja nicht vorstellen, was für ein Aufwand für den Film Pulgasari betrieben wurde. Der Godzilla-Regisseur Nakano Teruyoshi ist extra mit seinem Team aus Japan eingeflogen worden, um den Dreh der Monsterszenen und der Spezialeffekte zu überwachen. Mein Name ist Nakano Teruyoshi. Ich bin Regisseur für die Spezialeffektszenen bei der japanischen Produktionsfirma Toho. In Nordkorea wurden damals ausschließlich diese Propagandafilme gedreht. Sie appellierten an die Bevölkerung, für den Staat zu arbeiten und sich zu engagieren. Oder es gab Filme über die Biografie und die Legenden um die Familie Kim und der großen Persönlichkeit Kim Il-sung, die den großen Staat, die Demokratische Volksrepublik Korea, gegründet hat. Das nordkoreanische Publikum war dieser Themen allerdings langsam überdrüssig. Sie ging einfach nicht mehr ins Kino. Kim Jong-il dachte also über einen Kurswechsel in der Filmproduktion nach. Er wollte weniger Kultur- und Propagandafilme produzieren und sein Volk stattdessen mit Unterhaltungsfilmen in die Kinos locken. Der erste von diesen Unterhaltungsfilmen sollte ein Film im Stil der Kaiju-Ega, der japanischen Monsterfilme, sein. Und die bekanntesten Monsterfilme aus Japan sind natürlich die Godzilla-Filme der Toho, für die ich seit Jahrzehnten die spektakulären Spezialeffektszenen mit den Monstern gedreht habe. Daher auch mein Spitzname, Mr. Explosion. Also bekam ich das Angebot von Kim Jong-il und bin mit meiner Crew von 10 Leuten aus Japan nach Nordkorea geflogen. Eine Hongkong-chinesische Filmcrew war damals auch vor Ort. Die haben zur gleichen Zeit einen Kung-Fu-Film für Kim Jong-il gedreht. Die Regisseure müssen mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität stehen und sich zu allen Dingen gemäß den Erfordernissen des Lebens schöpferisch verhalten. Diese Haltung macht es möglich, den tätigen Menschen und sein Leben richtig zu begreifen. Der Dreh von Pulgasari war sehr, nun ja, ungewöhnlich. Das Schlimmste war, dass wir unter technisch äußerst mangelhaften Bedingungen arbeiten mussten. Ursprünglich hieß es, dass man für meine Dreharbeiten in Nordkorea extra ein neues Studio mit einer neuen Bühne bauen wollte. Ich dachte, ich hätte große Möglichkeiten und viel Spielräume für die Spezialeffekte. Ich freute mich sehr und war in gehobener Stimmung nach Nordkorea gekommen. Als ich dort ankam, war aber weder das Studio noch die Bühne fertig. Die Miniaturlandschaften, in denen der Monsterdarsteller, in diesem Fall mein japanischer Kollege Satsuma Kenpachiro, als Pulgasari wütet, werden immer auf einer Bühne errichtet. Das ist wichtig für einen niedrigen Blickwinkel der Kamera. Wenn man ein Monster von unten filmt, sieht es gleich viel größer aus. Der Regisseur, der in seiner Stellung die anderen zu unterweisen und mit sich zu reißen hat, muss verantwortungsbewusst sein, über großes Wissen verfügen und bewährte Führungsqualitäten besitzen. Sein Pflichtbewusstsein ist das Gefühl der Verantwortlichkeit für sein Kollektiv und das Schicksal seines Werkes. In dem Studio, in dem wir gedreht haben, waren noch nicht einmal Scheiben in den Fensterrahmen. Der Wind fegte ungehindert ins Studio. Wir mussten als Windschutz Kunststoffplanen verwenden. Unter derartigen Bedingungen zu drehen, war für mich eine neue Erfahrung. Das Schlimmste aber war die Stromanlage. Während des Drehs variierte die Spannung ständig, sodass die Beleuchtung immer wieder hell und dunkel wurde. So etwas hatte ich noch nie erlebt. Die Stromlage in Nordkorea war wirklich eine Katastrophe. Ansonsten wurden wir sehr gut behandelt. Schließlich waren wir als Staatsgäste von Kim Jong-il eingeladen. Von daher herrschte eine sehr angenehme Atmosphäre am Set. In Nordkorea ein schönes Leben zu genießen und unter luxuriösen Bedingungen Filme zu machen, mag sich wie das totale Glück anhören. Der Regisseur muss ideologisch darauf gefasst sein, die ihm von der Partei übertragenen Aufgaben niveauvoll zu erfüllen, um seiner Verantwortung gerecht werden zu können. Doch das Bewusstsein, dass außerhalb der Filmstudios die Menschen gefangen und unterdrückt werden, machte unser Leben zu einer andauernden Qual. Die USA gewähren dem Regisseur Shin Sang-ok und seiner Frau, der Schauspielerin Shi Eun-hee, Asyl. Für 3 Jahre taucht das Paar unter dem Schutz der CIA unter. Niemand weiß, wo sie sind. Auch nicht Kim Jong-il. Sie waren der innigen Umarmung des geliebten Führers nach 8 Jahren tatsächlich entkommen. Kim Jong-il war natürlich wütend darüber. Kim Jong-il sagt, er hätte die beiden gar nicht entführt. Sie seien vielmehr freiwillig zu ihm in den Norden gekommen, um endlich wieder ungehindert gute Filme drehen zu können. Und er beschuldigte das Ehepaar, die in Österreich hinterlegten 3 Millionen Dollar gestohlen zu haben. Das Geld sei ein Vorschuss auf Shins nächsten Film Genghis Khan gewesen. 1989 lassen sich Shin und Che in Los Angeles nieder. Unter dem Pseudonym Simon Sheen hat Shin Sang-ok dort diese Ninja-Actionfilme für Disney produziert. 1994 zieht das Paar zurück in die Heimat, nach Seoul in Südkorea. Nach unserer Flucht hat Kim Jong-il Bulgasari erstmal unter Verschluss gehalten. Außerhalb von Nordkorea wurde mein Film erst 1998 gezeigt, im selben Jahr, in dem Roland Emmerich sein amerikanisches Godzilla-Remake international in die Kinos brachte, veröffentlichte das japanische Liebhaber-Videolabel Raging Thunder Bulgasari als nordkoreanischen Godzilla in den Arthouse-Kinos von Japan. Mit großem Erfolg. Von dem Erfolg des Films in Japan haben auch südkoreanische Filmverleiher Wind bekommen. Zum ersten Mal in der Filmgeschichte lizenzierte Südkorea im Jahr 2000 einen Film aus dem Norden und brachte Bulgasari ins Kino. Das Ansehen von nordkoreanischen Propagandafilmen in Südkorea ist aus Gründen der nationalen Sicherheit ja eigentlich verboten. Doch Bulgasari war ein totaler Flop. Nur etwa 500 Leute haben sich den Film bei seinem Start im Sommer 2000 in den Kinos von Seoul angesehen. Er lief nicht mal eine Woche. Was den Japanern so gefiel, der Camp- und Trash-Appeal des Monsters Bulgasari, das von dem japanischen Godzilla-Darsteller Satsuma Kenpashiro gespielt wurde, funktionierte in Südkorea überhaupt nicht. Das Konzept vom Trash-Kino, das so schlecht ist, dass es schon wieder gut ist, war in Südkorea noch nicht angekommen. Camp ist laut Wikipedia eine stilistisch überpointierte Art der Wahrnehmung von kulturellen Produkten, wie etwa dem Film, die am Künstlichen und der Übertreibung orientiert ist und so eine ästhetische Aufwertung erfährt. Oft gehören die als Campy erlebten Werke Campy der Trivialkultur an. Campy, Campy. Und da der Import japanischer Filme nach Südkorea vor 1999 verboten war, kannte das Publikum in Seoul auch nicht die in Japan geradezu kultisch verehrten Godzilla-Filme. Trash-Filme finden ihr Publikum unter einer auf diese Filme spezialisierten Gruppe und erfahren in den Medien meist negative Kritik. Trashfilm ist ein Begriff, der für Filme qualitativ schlechter Machart mit geringem Budget verwendet wird. Er stammt von Trash, dem englischen Wort für Müll. Merkmale, die einen Film als Trashfilm einstufen lassen, sind etwa schlechte Schauspielerei, unecht wirkende Ausstattung, billige Spezialeffekte, bei denen der wahre Verursacher der Simulation zu erkennen ist, sowie unlogische Handlungsstränge mit platten Dialogen. Nichtsdestotrotz wurde Bulgasari im Jahr 2001 sogar in Amerika von dem auf japanische Monsterfilme spezialisierten Videolabel Rubber Suit Productions veröffentlicht. Auch wenn sich viele westliche Kritiker bis heute über den Film lustig machen, Bulgasari ist der im Westen bekannteste Film aus Nordkorea. Das bewusste Übergehen von gesellschaftlichen und filmischen Regeln in sogenannten Trashfilmen ist eine wirkungsvolle Form des Protests. Nicht selten werden daher Trash-Elemente auch zum Transport von Gesellschaftskritik genutzt. Später habe ich erfahren, dass Bulgasari auch in Nordkorea zu einem Kassenschlager wurde. Es hieß, der Film sei die Nummer 1 in der Filmgeschichte von Nordkorea, was die Besucherzahlen betrifft. Mitte der 90er Jahre setzt sich weltweit, außer in Nordkorea natürlich, die sogenannte DVD, die Digital Video Disc oder auch Digital Versatile Disc durch. Die DVD macht das bisherige Format, die unpraktische und störanfällige VHS-Videokassette, überflüssig. Wie überall auf der Welt tauschten auch die Chinesen ihre alten VHS-Player gegen DVD-Player aus. So ein VHS-Player war plötzlich nichts mehr wert. Außer, so kombinierten pfiffige Geschäftsmänner in China, bestimmt im medial ausgehungerten Nordkorea. Über die Schwarzmärkte an der chinesisch-nordkoreanischen Grenze kamen billige Videoplayer und Videokassetten mit ausländischen Filmen ins Land. Zuerst hatten die Kinder der privilegierten Schicht in Pyongyang solche Geräte. Auf einmal war der Staatsfernsehen und die Kinos nicht mehr der einzige Ort, an dem man Filme gucken konnte. Natürlich war es aus Gründen der nationalen Sicherheit offiziell streng verboten, Videoplayer zu besitzen und ausländische Filme zu gucken. Besonders südkoreanische Filme. Nach der Arbeit und wenn es Strom gab, trafen sich die Menschen trotzdem in den Wohnungen von Freunden, die einen Videoplayer besaßen. Bis zu 30 Menschen drängten sich dann in einem Wohnzimmer. Sie schlossen die Türen und Fenster und zogen die Vorhänge vor. Und dann wurden heimlich Videokassetten von südkoreanischen und alten amerikanischen Filmen geguckt. Auch Actionfilme aus Hongkong mit Jackie Chan oder Jet Li waren sehr beliebt. Wenn allerdings die Behörden von so einem privaten Videoabend erfuhren, kam die Polizei und durchsuchte die Wohnung. Der Videorekorder und die Filme wurden konfisziert und der Wohnungsbesitzer musste eine Geldstrafe bezahlen. Kim Jong-ils Filmproduktion war auf diese Konkurrenz und den ideologischen Einfluss ausländischer Filme auf sein Volk nicht vorbereitet. Doch erst 2005 hat er die Filmstudios für einige Jahre dicht gemacht. Der Irre mit der Bombe, ich hab Angst, wie Kim von einem großen deutschen Nachrichtenmagazin betitelt wurde, kümmerte sich fortan wieder mehr um sein Atomprogramm. Auch eine sehr wichtige Angelegenheit. Eifrige Wissenschaftler bauten für Kim Atomreaktoren, in denen man das radioaktive Schwermetall Plutonium anreichern kann. Als eines der wenigen spaltbaren Elemente spielt es eine wichtige Rolle für den Bau von Atomwaffen. Das Spaltmaterial der Atombombe, die am 9. August 1945 auf Nagasaki abgeworfen wurde, war auch Plutonium. Genau. Beim Betrieb von Atomreaktoren entsteht nämlich aus dem Uran in den Brennelementen Plutonium. Und mit Plutonium konnte Kim eine Atombombe bauen. Seine erste Atombombe zündete er im Jahr 2006 bei einem unterirdischen Atomtest. Das hat den anderen Weltmächten auf unserer Erde einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Denn Nordkorea war nun die viertgrößte Streitmacht der Welt. Wir haben Kernwaffen hergestellt zur Selbstverteidigung, um mit der immer unverhohleneren Politik der amerikanischen Regierung fertig zu werden. Die gegenwärtige Realität beweist, dass nur mächtige Stärke Gerechtigkeit und Wahrheit schützen kann. Wenn die Imperialisten glauben, dass wir uns auf Entwaffnung einlassen, irren sie sich gewaltig. Shin Sang-ok stirbt am 11. April 2006 in Seoul an den Spätfolgen einer Lebertransplantation. Er ist 80 Jahre alt. Posthum wird 2007 seine Autobiografie I Was a Film, Ich war ein Film, veröffentlicht. Shin Sang-oks Leben liest sich tatsächlich wie das Drehbuch für einen Film. Und die Frau? Nach ihrer Rückkehr aus Nordkorea konnte Choi Eun-hee nicht mehr an ihre Erfolge der Zeit vor der Entführung anknüpfen. Es war einmal ein geliebter Führer. An diesen Worten, die ich am Beginn meiner Erzählung gesagt habe, merkt ihr schon, dass auch Kim Jong-il nicht mehr lebt. Wurde er umgebracht? Erschossen? Nein, nein. Laut einer Meldung der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA vom 19. Dezember 2011 starb Kim Jong-il am Morgen des 17. Dezember im Alter von 69 Jahren während einer dienstlichen Zugfahrt an einem Herzinfarkt. Es ist der größte Verlust für unsere Partei und der größte Trauerfall für unser Volk und Land. Wir müssen unsere Traurigkeit nun in Stärke umwandeln und unsere Schwierigkeiten überwinden. An den genauen Umständen seines Todes im Zug bestehen jedoch Zweifel. Denn Kim Jong-ils gepanzerter Zug soll laut Auswertungen von Satellitenbildern des südkoreanischen Geheimdienstes die Hauptstadt Pyongyang an diesen Tagen nicht verlassen haben. Die Geschichte vom Tod des geliebten Führers wird im Westen als Teil der nordkoreanischen Propaganda um Kims Personenkult angesehen. Was ist Personenkult? Na, so nennt man das, wenn ganz viele Menschen ihren Führer ganz doll lieb haben. Hier, Personen- oder Führerkult bezeichnet die übergebührliche Verehrung und Glorifizierung einer Person, die eine behauptete oder tatsächliche Vorbildfunktion hat. Der Personenkult tritt in allen gesellschaftlichen Bereichen auf. Sehr häufig in Politik, Unterhaltungsindustrie, Sport und Kultur. Kim Jong-ils Leichnam wird, wie auch schon der seines Vaters Kim Il-sung, in einem Glassarg im Kumsusan-Palast aufgebahrt. Anlässlich seines Todes wird eine 11-tägige Staatstrauer angeordnet, während der alle Geschäfte geschlossen bleiben. Personenkult wird durch die Massenmedien erleichtert. Gerade in der Anfangszeit vom Film glaubten viele Zuschauer das Gesehene und hinterfragten den Wahrheitsgehalt nicht. Da sich der Personenkult propagandistisch instrumentalisieren lässt, ist er ein Merkmal vieler Diktaturen. Bei den öffentlichen Trauerfeiern in Pyongyang finden sich Zehntausende weinender Menschen zusammen. Vor den Kim Jong-il-Statuen und Denkmälern fallen sie auf die Knie, jammern, schreien, schlagen mit den Händen auf den Boden. So groß ist der Schmerz um den Verlust ihres geliebten Führers. Selbst die westliche Welt zeigt sich tief beeindruckt von dem darstellerischen Niveau, das die Nordkoreaner bei den Trauerfeiern für den verstorbenen Staatsführer an den Tag legen. Eine große deutsche Boulevardzeitung titelt »Irre Trauer um toten Steinzeit-Diktator«. Die Schauspielkunst ist eine Kunstform mit einer langen Geschichte und ein gutes Mittel zur ideologischen und emotionalen Erziehung der Menschen. Die Schauspielkunst ist wie keine andere Kunstgattung lebensnah und den Menschen vertraut. Sie ist bei unserem Volk sehr beliebt. Sie sollte demnach gefördert und weiterentwickelt werden. Zu den Trauerfeierlichkeiten marschieren 100.000 Menschen nach einer 40 Kilometer langen Prozession auf den Kim Il-sung-Platz, um sich von ihrem geliebten Führer zu verabschieden. In unserem Lande sind gegenwärtig Führer, Partei und Massen vereint, bilden einen festen sozialpolitischen Organismus. Das ist unsere Wirklichkeit und das Leben unseres Volkes. Die Volksmassen unserer Zeit verlangen von der Schauspielkunst den Prototyp des neuen souveränen Menschen, der als Herr der Welt aufgetreten ist, herauszustellen. Da im Personenkult oft ein politischer Herrscher glorifiziert wird, der seine Herrschaft häufig aus der Nähe zum Göttlichen begründet, zeigt sich der Personenkult phänomenologisch in quasi-religiösen Ritualen. Seine Macht vererbt Kim Jong-il seinem dritten Sohn, dem großen Nachfolger Kim Jong-un, der später von einem großen deutschen Nachrichtenmagazin respektlos in Kim Jong-bum umgetauft wird. Das Volk und das Militär muss dem Genossen Kim Jong-un nun treu die Ehre erweisen. Er ist ein großartiger Nachfolger und Führer von Partei, Armee und Volk. One, fire! Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung der Todesnachricht Kim Jong-ils starten die Nordkoreaner von der Ostküste des Landes eine Kurzstreckenrakete mit einer Reichweite von 120 Kilometern. Südkorea reagiert auf die Todesnachricht aus dem verfeindeten Norden umgehend und versetzt seine Armee in Alarmbereitschaft. Aber das, liebe Kinder, ist eine andere Geschichte. Das Märchen vom unglaublichen Super Kim aus Pyongyang. Ein Doku-Fiction-Hörspiel von Jörg Buttgereit. Mit Daniel Zillmann als Kim Jong-il, Felix von Manteuffel als Shin Sang-ok, Gerti Honeck als Choi Eun-hee, Viktor Neumann als Nakano Teriyoshi, Oliver Striezel als amerikanischer Agent, Leopold Altenburg als Taxifahrer, Yongmi Park Snowden als Ansagerin, Ahn Yongbin als Taxifunkstimme und Kathleen Gablich als Erzählerin und Kinder. Musik André Abshagen. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Jasmin Schäffler. Regie Jörg Buttgereit. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014. Dramaturgie Nathalie Challis.